Principio de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Y Dios creó al hombre, y el hombre creó las máquinas. Y las máquinas crearon la música. Y la música fue el lenguaje de Dios. Dios vio que era bueno y llenó al mundo de música. It has come to the scene, and no stitches and carpenters and cows on this spear. Sie war besessen von der Macht, der schwarzen Macht, der Macht des unsagbar Bösen. Es gab nur einen, der sie befreien konnte, befreien von der Qual des Teufels. Die Kraft Gottes in seinem Herzen, die weiße Macht in seinen Händen. Nur er konnte den Dämon besiegen. Er ist... Exorcist should be played at high volume, preferably in a residential area. don't kill people. I do. Only my weapon understands me. Would have been more politically correct to kill the women and the minorities first. Please don't think I'm a bigot. I kill races equally. I kill races equally. Only my weapon understands me. Only my weapon understands me. I'm Steht vielleicht Fick mich auf meiner Stirn geschrieben?